Erster, Gott sprach erneut zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft. Zweiter, er sagte, du, Menschensohn, sollst jetzt ein trauriges Klagelied über die Stadt Tyrus singen. 3. Sag zu Tyrus, dass sie am Eingang zum Meer liegt und mit vielen Völkern an fernen Küsten handelt. Gott sagt, Tyrus, du hast behauptet, dass du vollkommen schön bist. 4. Dein Gebiet liegt mitten im Meer, und deine Erbauer haben dich tatsächlich wunderschön gemacht. 5. Sie bauten deine Wände aus feinem Holz vom Berg Senir und nahmen Zedern vom Libanon, um deinen Mast anzufertigen. 6. Deine Ruder machten sie aus Eichenholz, während dein Deck mit Elfenbein und edlem Holz von den Inseln verziert wurde. 7. Deine Segel bestanden aus buntem Stoff aus Ägypten, und deine Überdachung war aus wertvollem blauem und rotem Purpur gemacht. 8. Erfahrene Männer aus Sidon und Awad dienten dir als Ruderer, während deine eigenen Experten als Steuerleute arbeiteten. 9. Fachleute aus Gebal reparierten die Schäden an deinem Schiff, während Matrosen aus aller Welt kamen, um mit dir Handel zu treiben. 10. Soldaten aus fernen Ländern wie Persien dienten in deinem Heer und hängten ihre Schilde und Helme bei dir auf, was dir Glanz verlieh. 11. Männer aus Awad bewachten deine Mauern, und tapfere Krieger standen auf deinen Türmen, damit deine Schönheit vollkommen wirkte. 12. Tarsis handelte mit dir, weil du so viele Waren hattest, und brachte Metalle wie Silber, Eisen, Zinn und Blei auf deinen Markt. 13. Javan, Tubal und Meschech tauschten Sklaven und verschiedene Gegenstände aus Bronze gegen deine Waren ein. 14. Die Leute aus Tokama lieferten dir Arbeitstiere, Reitpferde und Maultiere für deinen Handel. 15. Auch die Bewohner von Rhodos und vielen anderen Küsten handelten mit dir und zahlten dir Tribut mit Elfenbein und Ebenholz. 16. Aram kaufte deine vielen Erzeugnisse und brachte dafür Edelsteine, bunte Stoffe, Korallen und andere kostbare Materialien mit. 17. Juda und Israel lieferten dir hochwertige Lebensmittel wie Weizen, Honig, Öl und wertvolle Salben als Handelsware. 18. Damaskus handelte mit dir, weil du so viele Güter hattest, und brachte Wein aus Helben und weiße Wolle zu dir. 19. Aus Usal kamen Wein, Eisen und verschiedene Gewürze, die auf deinem Markt verkauft wurden. 20. Dedan trieb Handel mit dir und lieferte kostbare Satteldecken, die man zum Reiten benutzte. 21. Arabien und die Fürsten von Kedar handelten mit dir, indem sie Schafe und Ziegen als Ware brachten. 22. Die Händler aus Saba und Rama brachten feine Gewürze, Edelsteine und Gold auf deinen Markt. 23. Viele Städte wie Haran, Kanne, Iden und das Land Assyrien trieben ebenfalls Handel mit dir. 24. Sie verkauften dir prächtige Kleider, blaue Mäntel, bunte Stoffe und festgedrehte Seile in Kisten. 25. Große Schiffe transportierten deine Waren über das Meer, sodass du sehr reich und schwer beladen warst. 26. Deine Ruderer brachten dich weit hinaus auf das offene Meer, aber dort zerbrach dich ein starker Ostwind. 27. Dein ganzer Reichtum, deine Waren, deine Seeleute und deine Soldaten werden am Tag deines Untergangs im Meer versinken. 28. Wenn deine Steuerleute laut um Hilfe schreien, wird das Land am Ufer vor Angst zittern. 29. Alle Matrosen und Steuerleute werden ihre Schiffe verlassen und an das Land fliehen, weil sie Angst haben. 30. Sie werden laut über dich weinen, sich Staub auf den Kopf werfen und in ihrer Trauer in der Asche liegen. 31. Wegen deines Schicksals werden sie sich die Haare abscheren, Trauerkleidung anziehen und bitterlich über dich weinen. 32. In ihrem großen Schmerz werden sie ein Klagelied singen und fragen, wer war jemals so prächtig wie Tyrus mitten im Meer? 33. Als deine Waren über das Meer kamen, hast du viele Völker und Könige mit deinem großen Reichtum bereichert. 34. Jetzt aber bist du zerstört und im tiefen Wasser verschwunden, zusammen mit all deinen Waren und den Menschen an Bord. 35. Alle Bewohner der Inseln sind entsetzt über dein Schicksal, und ihre Könige zittern vor Angst, wenn sie dich ansehen. 36. Die Händler. Anderer Völker pfeifen erschrocken über dich, weil du ein schreckliches Ende gefunden hast und für immer verschwunden bist.